Letztlich nimmt man damit eine Schätzung des finanziellen Nutzens dieser wichtigen Kohlenstoffsenke vor. Ärmere Staaten erhalten Zahlungen, die von reicheren Ländern finanziert werden. Die Grundlage bilden Erfolge bei der Verminderung der ungehinderten Abholzung, der Verlangsamung der Waldzerstörung, der Vorbeugung gegen Waldbrände und der Wiederherstellung tropischer Waldbiotope. Und nicht nur das. RED Plus sorgt auch dafür, dass indigene Völker, kleine und große Unternehmen sowie Staatsregierungen bei der Entwicklung und Anwendung solcher Initiativen in den gesamten Tropen Gehör finden. Wie groß der gesamte ökonomische und ökologische Nutzen ist, bleibt noch festzustellen. Und das Programm wird von manchen als von oben herab verordneter kolonialistischer Plan kritisiert, der selbst wieder missbraucht werden kann. Dennoch unterstützt das Programm derzeit 64 Staaten in Afrika, Asien, der Pazifikregion, Mittel- und Südamerika sowie der Karibik. Außerdem erkennt die Weltgemeinschaft damit vielleicht zum ersten Mal ausdrücklich an, dass die Verantwortung für Nachhaltigkeit und den Schutz der tropischen Wälder globaler Natur ist. Wenn wir etwas gegen den immer schneller fortschreitenden Verlust solcher Ökosysteme und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Systeme der Erde unternehmen wollen, müssen wir alle unseren, auch finanziellen, Beitrag leisten. Damit sind wir bei dem vielleicht wichtigsten Weg, auf dem wir alle daran mitwirken können, unsere Auswirkungen auf die tropischen Wälder einzuschränken. Durch Veränderung unseres Konsumverhaltens und unserer Kaufentscheidungen. Viele von uns haben von dem globalen Ungleichgewicht der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Prozesse profitiert, die sich in den letzten 500 Jahren abgespielt haben. Unser relativ großer Komfort beruht auf den Ressourcen, Menschen und Ökosystemen der Tropen. Das ist auch heute noch so. Die Zerstörung der tropischen Wälder und ihre Ursachen sind nach wie vor mit unseren eigenen Entscheidungen und unserer Vergangenheit verknüpft, ob wir es nun anerkennen oder nicht. Früher oder später werden die Auswirkungen auch uns treffen. Für uns alle ist es an der Zeit, etwas zu unternehmen. Ob wir etwas mehr für Möbel bezahlen, deren Holz vom Forest Stewardship Council, FSC, zertifiziert ist, oder ob wir uns informieren, was der Kauf von Bio-Kaffee für die indigenen Initiativen der Kaffeebauern wirklich bedeutet. Ob wir Fairtrade-Schokolade kaufen oder Textilunternehmen boykottieren, die in tropischen Ländern schlecht bezahlte Arbeitskräfte, oftmals Kinder, beschäftigen. Ob wir genau nachlesen, welchen praktischen Nutzen unsere nächste Ökotourismusreise für die Lebensgemeinschaft und die Wirtschaft vor Ort mit sich bringt, oder ob wir uns die Zeit nehmen, das Etikett eines Kekspakets zu lesen, um Produkte, die nachhaltig gewonnenes Palmöl enthalten, von solchen mit nicht zertifiziertem Palmöl aus der Massenproduktion zu unterscheiden. Oder ob wir die Zahl der Autofahrten und Auslandsflüge vermindern, unsere Emissionen reduzieren und damit die klimatischen Auswirkungen für die empfindlichsten tropischen Lebensgemeinschaften und letztlich für uns selbst abmildern. Zu Hause, ob in einer tropischen Stadt weit weg von den Waldrändern oder tausende von Kilometern entfernt an einem eisigen, trüben Morgen in Nordwesteuropa, mag es so aussehen, als würden uns diese Produkte und Dienstleistungen einfach in den Schoß fallen oder in unsere Supermarktregale fliegen.